Gibt es ein Leben nach dem Tod? Antwort: Wer hier unbefugt eindringt, wird es erfahren. Big Fish. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Hans-Gerd Krogmann nach dem Roman von Thomas Perry. Erster Teil: Kleine Fische. Oregon. Pulks winziger brauner Spatzen stoben hoch und flüchteten wild flatternd in höheres Geäst. Dann schwankte der Laster um die Biegung. Als Raymond mich sah, stoppte er und hielt mitten in den tief hängenden Blättern einer Eiche. Er blickte mit zusammengekniffenen Augen in den Rückspiegel. Ist die da in Ihrem Lieferwagen Ihre Tochter? Die da ist niemand. Ich habe eine schwere Ladung Waffen und muss aufpassen wie ein Schießhund bei dem Trip. Die da weiß nicht mal, in welchem Staat wir jetzt sind. Schwere Ladung, Altmaier? Wie bestellt? Ich sah, wie Raymond einen Umschlag vom Beifahrersitz nahm und den Altmaier reichte. Der kam zum Lieferwagen zurück und warf mir den Umschlag durchs Fenster zu. Er ging dann mit einem mit Bindfaden umwickelten Segeltuchbündel zu Raymond zurück. Raymond löste die Verschnürung und rollte das Segeltuch auseinander. Drei AR-15-Karabiner kamen zum Vorschein, kurz und schwarz, mit ölglänzenden Läufen. Scheint soweit in Ordnung zu sein. Hochkarätige Maßarbeit. Alles klar. Ich hätte da noch einen Sonderposten 40er-Magazine für die Dinger. 40er? Aus Army-Beständen? Die Army verwendet keine 40er-Magazine. Jemanden mehr als 20 Mal tot zu schießen, wäre Verschwendung, meinen die. Nein. Aber rufen Sie mich an, wenn Sie mal wieder in der Gegend sind. Altmaier kam langsam zu unserem Lieferwagen zurück. Er stieg ein und steckte sich eine Zigarette an. Ich hab's nachgezählt. 3000, stimmt das so? Diese Leute bescheißen nicht. Die machen keine Geschäfte mit Waffen. Der Kerl besitzt jetzt 3 voll funktionsfähige automatische Sturmgewehre. Und weshalb 3? Wahrscheinlich wird er 2 in Bunkern auf seinem Anwesen aufbewahren. Für den Fall, dass russische U-Boote den Rogue River heraufdampfen oder die Chinesen Raummassen aus seinem Weg... Hör auf zu blödeln, Altmaier. Wenn du willst, dass ich das Geschäft kapiere, musst du mir auch erklären, worum es dabei geht. Für sich allein bringt keiner von diesen Survival-Typen viel. Schnapsidee, mit solchen Spinnern Geschäfte zu machen. Als ich bei dir eingestiegen bin, haben wir Waffen nach Afghanistan geliefert. Nächstes Jahr verkaufen wir noch einen Haufen Kleinwaffen an solide Bürger und dann machen wir Schluss. Raymond wird heute Abend aus jedem der Karabiner einen Feuerstoß abgeben. Dann versteckt er die Dinger, bis er den ersten Russen hinter seinem Hühnerstall entdeckt. Hast du ihn angeschmiert? Eher eine Regel. Du darfst den Kunden keine Scheiße andrehen. Sonst kommt einer mit einer defekten MP zu dir zurück. Nur haben diese Dinger nie eine Ladehemmung, wenn sie auf dich gerichtet sind. Aber du lässt sie ganz schön bluten, was? Die wissen, was sie kriegen und kennen den Preis. Die leben hier draußen, weil sie fest davon überzeugt sind, dass schon bald was passiert, wonach niemand mehr Geld braucht. Das klingt alles so unheimlich. Hey. Ist das dasselbe Mädchen, das kein bisschen Angst hatte, als die russischen Hubschrauber mit Raketen auf sie feuerten? Ich glaubte, die feuerten auf dich. Thank you. San Francisco. Altmaier, wenn wir jemals ein Kind machen, dann in so einer Nacht wie gestern, in dem Hotel da im Norden. Rachel, wenn du dich erotischen Träumereien hingeben willst, dann doch lieber in Vor- und nicht in Nachfolge. Altmaier, mir ist hochromantisch zumute und du blödelst mal wieder. Jedenfalls finde ich den Gedanken wenig verlockend, später mal ein Kind hierher ins Prinz André mitzunehmen. Ist doch hochelegant. Das Essen fabelhaft. Und wegen der Gäste kann man, naja, auch nicht meckern. Für das, was die auf dem Kerbholz haben, ist jedem ein Platz im Knast sicher. Wenn dir das hier wirklich gefiele, mein Lieber, würden wir öfter hierher kommen als nur zum jährlichen Waffenschmuggler-Meeting. Importhändlerkonferenz, meine Liebe. Siehst du hier nur einen einzigen Typen, der nicht auf dunkle Geschäfte aus ist? Die Antwort werden wir gleich haben. Kellner? Mein Herr. Meine Frau möchte gern wissen, ob wir noch zwei Brandy haben können. Sehr wohl, meine Herrschaften. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wir fahren morgen in aller Frühe los, damit du Buckys Party in Los Angeles nicht verpasst, ja? Wenn die Polizei nicht so lahm wäre, würde sie ein Netz über diesen Kasten hier legen. Ich habe eine Kanone. Wie Sie sehen. Der Mann trug einen schwarzen Anzug und hatte eine Hand in der Jackentasche. Schultern und Brustkasten wurden vom Jackett so knapp umspannt, dass der Blonde fast aus den Nähten platzte. Kanone? Nein, sehe ich nicht. Du, meine Liebe? Nein, aber bei der Dame mit dem Zobel dort drüben sind Sie todsicher an der richtigen Adresse. Ich meine es ernst. Dann bemühen Sie sich an einen Tisch, wo man so etwas richtig zu würdigen weiß. Ich weiß, dass Sie wegen dem Meeting hier sind. Wir sind dieses Jahr nicht wegen der Waffen hier. Wahrscheinlich habt ihr einen Haufen Geld und einen Haufen Ware in eurem Auto. Bringt mich hin, dann seid ihr mich bald los. Ach, jetzt geht mir ein Licht auf, Sandra. Der Herr weiß, dass wir gestohlenes Parfum verkaufen und will uns ausrauben. Deshalb die Pistole. Ich nehme, was ihr habt, und dann verschwinden wir. Die Bullen werdet ihr mir schon nicht auf den Hals setzen. Mein Lieber, jeder andere Tisch in diesem Raum wäre für Ihre Bemühungen besser geeignet. Sandra hat recht. Wir sind ein paar Nummern zu groß für Sie. Da haben Sie die Rechnung ohne den... Oh! Rachels Brandyglas war plötzlich unter dem Tisch verschwunden. Dann stellte sie das leere Glas auf den Tisch zurück. Sie griff nach ihrem Feuerzeug und steckte sich eine Zigarette an. Sie ließ die Hand sinken, in glatter, geschmeidiger Bewegung, sodass das brennende Feuerzeug dicht an das Jackett des Dicken kam. Oh, ohne den Wirt Oh nein! Bläulich züngelte das Feuer über den brandysatten Stoff und gelbe Flammen leckten hoch zum Gesicht des Blonden. Der schlug mit den Armen um sich. Nein, ich komme schon klar. In der rechten Hand hielt er jetzt ganz unverkennbar eine Smith & Wesson mit einem dicken, geriffelten Griff. Ich zerrte das Jackett des Blonden herunter, wie um den Mann zu befreien. Ich komme schon klar! Beunruhigen Sie sich nicht, meine Herrschaften, wegen der Pistole. Dieser Mann hier ist Polizeibeamter. Klar! Vier Kellner schleuderten den Mann zu Boden und wickelten ihn in Tischtücher. Wir tauchten unter dem Strom der Gäste, die zur Tür drängten. Alles in Ordnung, Leute. Der Mann hat gesagt, er kommt schon klar. Los Angeles. Altmaier! Hallo, Bucky! Und die liebliche Rachel. Der Dicke mit den kurzen, sonderbar steif wirkenden Beinen bewegte sich ruckweise über das kreisrunde Mosaik mitten auf dem Rasen auf uns zu. Das ist doch die liebliche Rachel, oder nicht? Sie wissen genau, dass sie es ist, Bucky. Sie sehen noch besser aus, als ich es in Erinnerung hatte. Vergessen Sie nie, Rachel, dass Bucky Carmichael immer scharf auf Sie ist. Altmaier, ich gebe Ihnen 40.000 für Sie auf der Stelle. 80. Gott, wie ich Business hasse. Aber im Ernst, Rachel, ich könnte Ihnen innerhalb von 2 Wochen ein tolles Werbeengagement verschaffen. Bucky Carmichael hat Sie entdeckt. Und der ist nicht bloß irgend so ein Agent. Der ist ein eigener Lebensstil. Ah, ich denke mal drüber nach, ja? Kommt ihr beiden, ihr braucht sicher ein paar Drinks. Dann kommt die übliche Vorstellungstour. Auf der anderen Seite des Swimmingpools sahen wir eine Menge Leute, teils an Rundtischen, teils einfach durcheinander schwirrend, meist in kleineren Gruppen. An der Bar war ein hochgewachsener, dünner, weißhaariger Mann in einem schwarzen Samtjackett. Bucky tippte dem Mann auf die Schulter. Arthur! Bucky, hau ab. Dieser Gentleman hinter der Bar versucht mir nämlich zu zeigen, wie man einen anständigen Martini macht. Arthur, die sind meine Nachbarn, die Altmaiers. Und dies ist also der große Arthur Paston. Freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, hallo. Hier. Yeah. Wie viel Martinis mögen Sie denn? Also Bartender, geben Sie hier den netten Altmaiers diese und fangen Sie dann noch mal von vorne. Und wer ist der große Arthur Paston? Einer der größten Regisseure aller Zeiten. Meine die Killer, Zellenblock 19. Wahrscheinlich hat er schon Benjamin Franklin bei den Schularbeiten geholfen. Ich weiß mit Bestimmtheit, dass die Garbo unter seiner Regie gespielt hat. Das läuft jetzt nicht auf das Gleiche raus. Und nun gibt er dem Bartender Regieanweisungen. Ein Gigant der Filmindustrie ist immer im Dienst. Der Mann ist das Geheimnis meines Erfolgs als Agent. Schauspieler kommen und gehen, aber Arthur Paston bleibt ewig. Ah. Ja, ich verstehe. Könnt ihr beide mal einen Augenblick ohne mich auskommen? Ich sehe gerade meinen guten Freund und Agentenkollegen Billy Bittmeister und will ich den nicht an die kurze Leine nehmen. Okay, Bucky. Mit steifen Schritten stachste Bucky davon. Ein junger Mann mit blondem Haar, das sich in winzigen Löckchen kringelte, schlenderte herbei. Hey, ich bin Bob Scranton. Bucky hat Sie die Altmaiers genannt, wenn ich richtig gehört habe. Ja, ja. Bucky meint, es wäre smart, seine Nachbarn gleich mit einzuladen bei lauten Partys. Smart sein ist mein Beruf. Und was machen Sie so? Na, wird Sie ziemlich enttäuschen bei all dem Glamour hier. Wir sind Geschäftsleute. Billig einkaufen, teuer verkaufen. Ah. Na, ich dachte, ich hätte sie schon mal bei Warner Brothers gesehen. Nein, nein. Rachel gehört nicht zu Buckys Filmklienten. Aber sie habe ich doch neulich. Wie hieß denn der Film noch, Liebling? Was? Ach so, ja. Ja, natürlich. Also, wirklich, das waren Sie. Sie haben ein untrügliches Auge, Mr. Altmaier. Und wissen Sie, mein Part gab ja viel mehr her, bevor er zusammengeschnippelt wurde. Ach ja, das ist ja interessant. Mrs. Altmaier, hören Sie, es sollte da eine komplette Szene geben, in der ich von einem Laster überfahren werde. Aber Verzeihung. Ja, bitte? Bucky sagte mir, Sie seien Importeur. Nicht nur. Mein Name ist Altmaier. Ich bin Ronny. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sind Sie Schauspielerin? Nein. Ich bin in der Produktion. Als ich hörte, dass Sie kommen, war ich fest entschlossen, Sie kennenzulernen. Wie liebenswürdig von Ihnen. Wenn Sie wieder eine Lieferung Koks kriegen, rufen Sie mich an. Ich zahle mehr als Bucky. Ich fürchte ein Missverständnis. Die Sorte von Importeur bin ich nicht. Ach, was für eine Sorte sind Sie denn? Elektroteile aus Japan, Mineralien aus... eher die langweilige Sorte von Importeur. Och, ja. Tut mir leid. Mein Irrtum. Altmaier, können wir Rachel für ein paar Minuten allein lassen? Ich denke schon. Kommen Sie, Altmaier, ich möchte Sie mit jemandem bekannt machen. Er zog mich am Arm. Langsam, aber stetig kam der Dicke durch die Menge voran, wobei ihm sein Bauch exzellente Pufferdienste leistete. Wir gingen zum Haus und kamen in ein kleines Arbeitszimmer. Sonderbarerweise waren die Bücher auf einem Brett, jeweils von derselben Farbe. Sie kaufen Bücher meterweise? 50 Exemplare von Moby Dick? Tja, rettet die Wale. Ich war mal mit so einer Spinnerin verheiratet, die auf den blödesten Mist von Haus und Heim flog. Ich habe auch genügend Exemplare von Onkel Toms Hütte für ein ganzes Siedlungsprojekt, bloß weil sie den Buchrücken so attraktiv fand. Sie wollten mich mit jemandem bekannt machen. Ich wollte Sie bloß aus dem Lärm raushaben und Sie fragen, ob Sie mir vielleicht bei was helfen können, wenn Sie mir einen richtigen Kontaktmann Tut mir leid, Bucky, Drogengeschäfte sind nicht meine Sache. Sie sind heute Abend schon der Zweite, der mich aus Irrtum. Arthur Paston ist mein Problem. Dieser Filmboss ist nicht nur mein bester Klient. Er ist auch ungeheuer mächtig, auf eine Weise, die man Außenstehenden kaum erklären kann. Und? Er hat mehr als 60 Filme gemacht. Vermutlich ist er schon seit Urzeiten im Geschäft, als die Indianer das Land billig verkauften. Er plant einen neuen Film. Was will er? Klingt wie ein Witz. Der Mann hat über den Zweiten Weltkrieg Filme gedreht, dass alte Frontkämpfer Nervenschocks bekamen. Wissen Sie, was dazu gehört, sich einen Flugzeugträger zu pumpen? Hab noch keinen Gedanken darauf verschwendet. Für Spitfire hat er die siebtgrößte Luftflotte der Welt zusammengekriegt. Und jetzt... Was genau sucht er denn? Erstmal zwei oder drei von diesen Maschinenpistolen. Diese kleinen Uzis oder Ingrams. Und ein paar tausend Schuss scharfe Munition. Keine Platzpatronen. Er ist Perfektionist. Dann rufen Sie das Federal Building an. Die geben Ihnen garantiert eine Sondererlaubnis. No, so einfach ist das nicht. Die Bürokratie ist mörderisch. Das wird ein halbes Jahr dauern. Sie kennen doch bestimmt jemanden, der mir helfen kann. Ich suche dann später um die Lizenz. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hier, bedient euch. Ihr könnt doch sicher ein paar Drinks brauchen. Rachel, wir hatten gerade ein Geschäftsgespräch. Lassen Sie sich die Sache durch den Kopf gehen, Altmaier. Wenn Männer sich zu geheimnisvollen Geschäftsgesprächen zurückziehen, fragen sich Frauen ganz unwillkürlich, welcher Art diese... Bucky hat mir gerade erzählt, er brauche zwei oder drei automatische Waffen, weil der alte Peston so ein super Perfektionist in puncto Authentizität sei. Allerdings scheint es ihm scheißegal zu sein, ob er Uzis oder Ingrams kriegt. Peston ist ein mächtiger Mann, folglich muss Bucky tun, was er will. Und da erinnert er sich, dass sein Nachbar Altmaier im Importgeschäft tätig ist und ganz bestimmt jemanden kennt, der Maschinenpistolen verkauft. Was denkst du? Bucky steckt also in der Klemme? Und was ist wirklich los, Bucky? Ich bin ein Idiot. Tut mir leid. Vor wem haben Sie Angst? Vor wem ich... Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Was meinst du, Rachel? Keiner versteht es, einem Mädchen so zu schmeicheln wie Bucky. Auch kann er so herrlich lügen. Und außerdem hat er uns mal eine Küchenmaschine geliehen. Sagen Sie uns die Wahrheit, vielleicht können wir dann was für Sie tun. Sie meinen, Sie verschaffen mir, ich meine... Arthur, die Wahrheit hat mit der Filmerei doch überhaupt nichts zu tun, also mal raus mit der Sprache. Hat mit Drogen zu tun. Ich habe mit einem gewissen Kubitz vereinbart, etwas Koks zu kaufen. Eigentlich sogar eine ganze Menge. Eine ganze Menge? $200,000. Ein halbes Pfund. Sie denken wirklich in großen Kategorien, Bucky. Mensch, Sie sind doch Geschäftsmann. Wenn man wirklich nicht gleich eine große Menge kauft, wird man von den Zwischenhändlern ausgenommen. Und? Sind Sie ausgenommen worden? Der Stoff war eigentlich schon vor 2 Wochen fällig. Da taucht Kubitz in meinem Büro auf und sagt, es gibt ein Problem. Die Leute, die das Zeug hierher bringen, wollen nämlich Kubitz keinen Kredit einräumen. Also muss er bar auf die Kralle zahlen. Aber er gibt Ihnen einen Riesenrabatt, wenn Sie im Voraus zahlen. Ja. Und das Schlimmste, er war glaubwürdig. Glaubwürdig. Dieser Kubitz ist schwer zu beschreiben. Und wann haben Sie herausgefunden, dass die Kokslieferung geraubt worden war? Von irgendwelchen Mars- oder Venusmenschen vermutlich? Altmaier, du solltest für den guten alten Bucky etwas mehr Mitgefühl aufbringen. Es vergeht eine Woche, ohne dass ich etwas von Kubitz höre. Schließlich meldet er sich, als rede er in einem Code, weil 2 Dutzend FBI-Agenten bei ihm im Zimmer sind. Ist gar nicht scharf darauf, über Geld zu reden. Natürlich. Weiter. Der Kerl hat dauernd 2 Leibwächter bei sich. Beide tragen Kanonen in Schulterhalftern. Klingt nicht sehr verlockend. Ich habe den Eindruck, dass Sie die Sache abgeschrieben haben. Was bleibt mir übrig? Habe ein paar Tage mächtig dran rumgekaut. Und wozu alle diese Ballermänner? Der Gedanke an Gewalt. Weil Kubitz mich gestern Abend angerufen hat. Er wäre jetzt bereit, das Kokain zu liefern. Er will sich morgen Abend mit mir treffen. Ich habe abgelehnt. Warum? Ich glaube, dass er mich umlegen will. Ich soll erst bei Dupar in der Ventura essen und dann die Redford runtergehen. Zu Fuß zum Parkplatz beim CBS. Und zwar mit der Aktentasche. Irgendwas wird er sich dabei gedacht haben. Ich habe mir das so überlegt. Ich kreuze also einfach auf und ziehe eine von diesen hässlichen kleinen Maschinenpistolen raus. Mehr brauche ich gar nicht zu tun. Der hat die Hosen gestrichen voll. Mhm. Hältst du es für eine gute Idee, einem Mann wie Kubitz Angst einzujagen, Altmaier? Nicht so lange in genügend Zeit bleibt, einem die Rübe abzuknallen. Die Martini schmecken besser. Ader scheint zu lernen. Wie denkst du über Bucky? Lernt er denn? Ich glaube nicht. Klingt ganz, als hätte er sich einen Teil aus den Fingern gesogen. Also was ist Bucky Buckingham? Die Wahrheit und nichts als die wie Wahrheit. Wie können wir Ihnen helfen, wenn Sie uns nicht vertrauen, es Lucky Bucky? Es ist alles wahr. Also bis auf, ich wollte einen Teil von dem Kokain an einen anderen weiterverkaufen und dabei meinen Schnitt machen. Aber das ändert ja nichts. Kubitz schuldet mir so viel, dass es sich 50 Mal für ihn lohnt, mich umzubringen. Wie denkst du jetzt darüber, Rachel? Altmaier, ich weiß, was du jetzt denkst. Aber er ist unser Freund. Schau ihn dir an. So allein, so traurig, so voller Angst, dass er nicht mal seine eigenen Lügen auseinanderhalten kann. Falls man ihn umbringt, würdest du dich da nicht schämen? Kommen Sie morgen früh um 10 zu unserem Haus, Bucky, mein Hochverehrter. Immer noch Los Angeles. Ein Schwan? Ja, ein Schwan. Ich hielt an vor einem Sockel aus Ziegeln mit der Statue eines Schwans drauf, der die Auffahrt zum Altmaierhaus markierte. Ich stieg den steilen, gewundenen Weg empor und legte zwischendurch immer wieder eine Pause ein, um das Gezwitscher der Vögel nicht von meinem dröhnenden Herzschlag übertönen zu lassen. Schließlich kam ich zu einer ebenen Stelle. Rachel kniete dort neben einem kreisförmigen Teich. Altmaier saß auf einem Gartenstuhl und trank aus einer bauchigen Tasse Kaffee. Hallo, Bucky. Genau pünktlich. Ungefähr. Hat er ganz vergessen, wie weit es von dem Schwan dort unten bis hierher zum Haus ist? Ganz. Ganz? Ja, ganz. Nehmen Sie Platz, müder Bucky Bock. Falls Sie einen Schlaganfall kriegen und in den Teich fallen, mampft Rachels Karpfen Sie glatt zu Tode, ohne dass sie auch nur einen Finger rührt. Grässliche Todesart. Okay, Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich muss mich nur noch um die Ziegen kümmern. Ziegen? Ideales Gelände für Ziegen hier oben. Kommen Sie, gehen wir ins Haus. Mein Kaffee ist alle. Und was fressen die, die Karpfen da im Pool? Ziegen. Wir traten durch einen Seiteneingang ins Haus und kamen in eine große weiße Küche. Ich setzte mich an eine Art Hackklotztisch. Altmaier goss mir aus einer Espressomaschine Kaffee ein. Danke. Was ist denn eigentlich mit den Ziegen? Da ist das Telefon. Rufen Sie Kubitz an. Sagen Sie, es passe Ihnen nun doch heute Abend. Vergewissern Sie sich, dass es sich um denselben Ort handelt. Hier ist Bucky. Es passt mir nun doch heute Abend. Okay, am selben Ort um 11. Ich werde da sein. Ausgezeichnet. Sie können aufhören, sich Sorgen zu machen. Oh, Rachels Ziegen sind abgefüttert. Aber ich habe... Wir gehen jetzt besser nach unten. Nehmen Sie Ihren Kaffee mit. Altmaier stieg die Treppe zum Keller hinab. Ich folgte ihm ein paar Schritte, blieb dann stehen. Altmaier war bereits unten angelangt. Na kommen Sie, Bucky. Rachel kommt auch gleich. Ich habe Angst. Natürlich haben Sie Angst. Sie sind ein intelligenter Mann. Kommen Sie. Bucky stand steif da, dann bemerkte er plötzlich, dass er in der einen Hand die Kaffeetasse hielt, sehr ruhig, ohne auch nur einen Tropfen zu verschütten. Er kam die Treppe herunter in den kühlen, klammen Keller. Was ist das? Ein Schießstand. Wozu haben Sie die Ziegen? Rachel mag sie. Es sind saubere, liebevolle und hübsche Tiere. Wie fühlen wir uns denn, Bucky Buckingham? Prächtig. Wir müssen Ihnen erstmal Ihre Rolle klar machen. Was Sie da ausgetüftelt haben, ist ein bisschen zu ehrgeizig für Sie. Außerdem sind ein paar Fehlerchen drin. Die Sie aber bloß Ihr Leben gekostet hätten. Dies Ding hier ist schon realistischer. Eine Remington 1100. Zuverlässig, schnell und einfach. Haben Sie jemals so eine Flinte abgefeuert? Einmal. Hab mich nicht sehr geschickt angestellt. Deshalb sind wir ja hier. Die Munition ist, sagen wir mal, super großer Schrott. Wo das einschlägt, da wächst kein Gras mehr. Hier, nehmen Sie. Aber ich kann doch mit so einem Ding unmöglich die Straße entlang spazieren. Wir haben gestern Nacht auf der Redford ein Auto geparkt. Auf dem Rücksitz ist so ein Ding unter einer dreckigen Decke. Geladen. Ich kann das nicht. Es gibt keinen anderen Ausweg. Die Chancen stehen 10-1, dass Kubitz mit der Lieferung rüberkommt und überhaupt nichts weiter passiert. Sollte er sie aber wirklich umlegen wollen, dann... Naja, wir sind ja auch noch da. So, entsichern, spannen und feuern. Und wenn Sie Fehler machen wollen, dann bitte jetzt. Und immer noch L.A. Abends. Ich ging den Ventura Boulevard hinunter. Hinter der Mauer eines Bürogebäudes kam eine Strecke Eisenzaun. Dahinter ein paar lange, flachgestreckte Gebäude des CBS-Areals. Der Boden unter meinen Füßen schwankte wie ein Schiffsdeck. Ich näherte mich dem dunkelgrünen Ford Sedan. Ich versuchte, meinen Atem unter der kugelsicheren Weste, die mir Altmaier geborgt hatte, zu kontrollieren. Ein Auto überholte mich, blieb dann mit einem Ruck stehen. Eine Tür schwang auf. Im aufleuchtenden Deckenlicht erkannte ich den lächelnden Kubitz. In dem Auto saßen noch zwei andere Männer. Hey, Bucky. Hallo. Komm rüber. Steig ein. Nein, kommen Sie doch rüber. Lassen Sie es einfach zu Boden fallen und fahren Sie weiter. Plötzlich stand Kubitz auf der Straße, in der Hand eine zusammengeknüllte Lederjacke. Das Auto fuhr ein paar Schritte weiter. Dann leuchteten die Bremslichter auf. Okay, Bucky, tun wir dies in die Aktentasche. Ich stellte die Tasche auf den Bürgersteig und trat ein paar Schritte zurück. Ohne hinzusehen, bewegte ich mich seitwärts auf den Ford Sedan zu. Kubitz hob die Tasche mit der freien Hand hoch und ließ sie fallen. Dann riss er die Jacke ein Stück zur Seite und ich sah den Lauf einer Pistole. Und ich sah auch ein Aufblitzen, oder bildete mir das zumindest ein. Denn ich lag jetzt auf dem Rücken und ich konnte mich bewegen und atmete auch. Ich sah, wie Bucky sich aufrichtete. Kubitz entfernte sich. Bucky öffnete die Hintertür des Sedan und tastete unter der Decke auf den Rücksitz. Er richtete die Flinte auf Kubitz. Der Rückstoß ließ den Lauf in die Höhe schnellen. Kubitz duckte sich und feuerte auf irgendetwas auf der anderen Straßenseite. Von da aber geschah etwas Ungeheures und Furchtbares. Ein lautes Geräusch, das so klang wie Hua. Eine lange, dünne Flamme, wie von einem Schneidbrenner. Kubitz schien rückwärts durch die Luft zu schnellen. Und dann zerbarsten die Fensterscheiben des Autos, als sei ein wütender Wind durch sie hindurchgegangen. Schließlich sah ich, wie Altmaier aus seinem Buschwerk hervortrat. Das Auto trieb gleichsam dahin und krachte hinten in einen parkenden Mercedes. Wie der Schlag eines Hammers klang es, Glas klirrte und das Auto blieb stehen. sind alle tot. Na, kommen Sie, Old Buck Rogers. Sie bleiben nur ein paar Minuten. Dann nichts wie los. Sind Sie überhaupt nicht neugierig? Altmaier öffnete die Tür von Kubits Karosse. Im Innern wühlte er zwischen irgendwelchen Sachen herum, tauchte dann wieder auf und ich sah, dass er eine kurze, klobig wirkende Waffe trug. In der anderen Hand hielt er eine braune Papiertüte. Hauptsache, Sie haben Ihre Flinte wieder gesichert. Als ich die Scheinwerfer unseres Sedan einschaltete, sahen wir auf der Straße eine glitzernde Schicht aus Glassplittern und in der Nähe den verkrümmten Körper von Kubitz und ein Strom von Blut bildete eine schwarze Lache am Bordstein. Na, Bucky, was ist das für ein Gefühl, noch am Leben zu sein? Kann mich nicht erinnern. Hab ganz vergessen, Ihnen zu danken. Schon gut. Ich muss Ihnen noch die Weste zurückgeben. Keine Eile. Muss sowieso mit Ihnen reden. Kokain habe ich zwar in dem Auto nirgends gefunden, aber hier, dieser Beutel, der scheint voller Geld zu sein. Er hat mich umgebracht. Ich meine, er hat auf mich geschossen. Er würde mich umgebracht haben. Ich wäre jetzt tot. Schon gut. Rachel wird jetzt zu Hause sein. Ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen macht. Kommen Sie morgen Vormittag. Los Angeles am nächsten Morgen. Machen Sie Ihr Hemd auf. Werfen wir einen Blick auf diesen männlichen Torso. Keine Schmähungen, bitte. Dunkler Purpur auf weißer Haut. Wir fürchteten schon, Sie hätten ein paar Rippen gebrochen, aber unter den Schwellungen... Au, nein! Da kann gar nichts brechen. Ist doch alles nur Fett. Ich habe das Gefühl, eine Herde Elefanten wäre über mich weggetrampelt. Sie können schon bald wieder mit Ihren Gespielinnen durch die Gegend tollen. Rachel. Bucky? Altmaier. Sie haben Kubitz 200.000 gegeben. Er hatte als Gegenwert kein Kokain im Auto, dafür aber 350.000, also 150.000 als Profit. Behalten Sie es. Nein, es hat sich ergeben, dass wir Partner geworden sind. Jeder von uns kriegt einen Anteil. Sie kriegen einen extra Anteil, weil Sie gestern Abend der Köder waren, auf den geschossen wurde. Wir hatten ja gar nichts erwartet, außer dass Sie uns mal aushelfen, wenn wieder eins von unseren Küchengeräten streikt. Ist nicht fair. Altmaier ist der Prototyp eines Kapitalisten. Wenn er der Meinung wäre, es sei fair, Sie auszunehmen bis auf den letzten Cent, er würde es tun. Ohne mit der Wimper zu zucken. Oh, die hatte ich ganz vergessen. Bin gleich wieder da. Altmaier, ich will es nicht. Doch, Sie wollen's. Natürlich will ich's. Schließlich bin ich wegen dem Zaster überhaupt in die Klemme geraten. Laufen die einfach so frei herum? Manchmal kommen sie und suchen nach Rachel. Ich verstehe euch nicht. Aber ich mag euch. Und ich habe Angst vor euch. Es hält sich doch keiner Ziegen in Los Angeles. Angeblich sind sie Geschäftsmann, aber in Wirklichkeit irgend so ein Krimineller. Ich habe ganz einfach eine Mordsangst, in irgendetwas verwickelt zu werden. Nein! Raus mit dir, du dummes Ding! Oh. So. Bucky, Sie werden das Geld nehmen. Sollten Sie mehr brauchen? Ich hätte da ein Investment, das Sie interessieren könnte. Ich brauche wirklich eine Möglichkeit, das Geld zu investieren. Nur ist es hier viel geht es zu nicht um Mitternachtstreffs mit Drogendealern. Wenn Sie investieren, machen wir einfach eine größere Transaktion. Und mit was für Partnern haben wir es da zu tun? Mit ein paar netten japanischen Geschäftsleuten. Victoria. Altmaier und ich gingen auf dem Kai an der grauen Kalksteinmauer entlang. Das grüne Hafenwasser schien sich in seinem steinernen Becken leicht zu heben und zu senken. Ich mag Victoria. So wollten die Menschen die Welt im 19. Jahrhundert haben. Und wer sind diese japanischen Geschäftsleute? Es sind vier. Einer nennt sich Nagata. Wenn der Preis stimmt, schließen wir ab. Ist in diesem Stadium nicht gefährlich. Wozu dann die Kanonen? Meine Handtasche ist schwer wie eine Bowlingkugel. Muster. Wir müssen auf der Hut sein. Versuch, so viel herauszufinden, wie du kannst. Wie meinst du das? In einem No-Spiel gibt es einen Acht-Mann-Chor. Weißt du, wer der Führer ist? Keine Ahnung. Der zweite von rechts in der hintersten Reihe. Wir schlenderten durch die Hotelhalle. In die Rezeption, ein massives Gebilde aus dunklem, polierten Holz, schienen komplette Baumstämme eingearbeitet zu sein. Es besaß etwas von der Unverrückbarkeit der Steine von Stonehenge. Ich bin Mr. Altmaier. Ja, Sir. Mr. Nagata hat darum gebeten, dass Sie ihn im Gewächshaus treffen mögen. Danke. Am Ende der Halle führte ein breites, rundes Portal in die Glaskuppel eines Gewächshauses. In der Luft lag der dumpfige Geruch von Humus und Verwesung. In einem Korbsessel neben einem Miniaturbaum mit Orangen saß in makellos grauem Anzug ein Japaner mittleren Alters. Überaus erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits. Und dies sind Mr. Bridges. Sir. Mr. Walker. Sir. Mr. Boone. Sir. Mr. Bridges, Mr. Walker, Mr. Boone. Gestatten Sie mir, Ihnen meine Partnerin vorzustellen. Ihr Name ist Miss Ralph Waldo Emerson. Mr. Bridges hat gefragt, ob Sie sich unseren Vorschlag überlegt haben. Ja. Geben Sie mir bitte Ihre Tasche, Miss Ralph Waldo Emerson. Bitte sehr. Danke. So. Dies ist das Beste vom Besten. Eine Browning P35 High Power. Mr. Altmaier, jeder kennt diese Waffe. Niemand kann sich von diesen Dingern 1000 Stück verschaffen, ohne dass es den Behörden auffällt. Ich habe mich bereit erklärt, Ihnen eine gute Imitation zu liefern. Wo ist sie? Wir müssen sie sehen. Sie haben sie in der Hand. Ausgezeichnet, Mr. Altmaier. Sie sind ein intelligenter Verkäufer. Alle mit Browning, Trademark und falschen Nummern. 1000 Stück, 1800 pro Stück bei Lieferung nach Japan in weniger als 30 Tagen. Okay. Wir gingen über den Teppich des stillen Korridors zu unserem Zimmer und schlossen die Tür hinter uns zu. Sehr gut. Wir müssen jetzt also nicht mehr wie die Irren von überall her Geld zusammenkratzen. Mehr als das. Ich habe eine akzeptable Fälschung eines der begehrtesten Schießartikel auf der Welt. Außerdem brauche ich mir keine Sorgen zu machen, wer der Sache auf die Spur kommt. Die ist nämlich mühelos zu finden bei der Browning Company in Arnold, Missouri. Und Schnüffler würden da keinerlei Unterlagen über Seriennummern und verloren gegangene Ballermänner finden. Wie hast du das bloß alles hingekriegt? Man könnte sagen, ich bin der alleinige Inhaber der Nachtschicht. Los Angeles. Altmaier fuhr den Lieferwagen rückwärts an die Laderampe. Der Regen trommelte auf das Metalldach. Oh, scheußliche Nacht. Ideal. Bloß das Warten kann einen nerven. Hoffentlich haben es die Ziegen im Stall wärmer als wir. Hm. Durchregnen kann es bei denen nicht. Nicht durchs Fell. Und ihr Daddy wird inzwischen reich. Ich bin nicht ihr Daddy. Aber reich werden willst du doch, oder? Du warst bestimmt so ein Durchschnittstyp aus der Importbranche, der plötzlich eine Chance sah, kräftig Extra-Profit zu machen. Oh, manchmal wünschte ich mir, du würdest mir mehr erzählen. Vielleicht war ich erblicher Herrscher in einem kleinen Land, das von den Kommunisten Anfang der 50er Jahre vereinnahmt wurde. Und bevor mich das Kindermädchen ins Fluchtflugzeug setzte, habe ich den Nationalschatz in meine 7 Teddys eingenäht. Helles Köpfchen. Psst. Da kommt ja der Mann mit den Teddys. Hallo Stern, kann's losgehen? Von mir aus ja. Stern öffnete die Metalltür. Eine Reihe von Deckenlampen zeichnete matte Lichtkreise auf den Zementfußboden. Da waren glänzende Maschinen und Holzkästen voller Metallteile. Wollen Sie das Geld zählen, bevor wir uns ans Laden machen? Nein, danke. Ich habe jetzt keine Zeit, bis 150.000 zu zählen. Dafür bleibt mir noch der Rest des Lebens. Ich hätte gern so schnell wie möglich noch eine Lieferung. Ah, das braucht seine Zeit, bis man so viele Teile unauffällig zur Seite schafft. Da müssen wir mindestens 10-mal so viel herstellen, um genügend Ausschuss zu machen und die Nachtschicht ins Spiel zu bringen. Mal angenommen, die Preise steigen. So 2,50 für die nächste Lieferung? 2,50. 42.100. Ja. Wir könnten sagen, uns wäre zu wenig geliefert worden. Dann nichts wie ran. Als Altmaier wieder in den Lieferwagen stieg, hatte er eins der stoffballenartigen Gebilde bei sich. Er öffnete den Karton und betrachtete die darin liegende Pistole. Hat er gerade so einen hässlichen Gedanken? Hm? Stern wollte das Geld nicht zählen. Ist ja auch eine Menge. Die übrige Arbeit war ihm jedenfalls nicht zu viel. Ron Stern ist so ein Typ Geschäftsmann, der auf den ganz schnellen Profit aus ist. Hast du Angst, es könnte eine Falle sein, dass er es den Bullen gesteckt hat? Nein, nein. Der ist zwar ein ziemlich gestriger, aber manchmal haben solche Leute für Gefahr ein feines Gespür. Ensenada. Vom kalkig hellen Straßenbelag stiegen Hitzewellen hoch und in der wabernden Luft schienen die Fahrzeuge zu schwanken. Irgendwie kommt es mir verrückt vor. Mit dem Lieferwagen voller Ballermänner, ausgerechnet an der am schärfsten bewachten Grenze der westlichen Hemisphäre aufzutauchen. Sehen Sie das Schild? Tijuana heißt Sie willkommen. Altmaier, Sie sind kein normaler Mensch. Ich wünschte, Rachel wäre hier. Rachel ist auch kein normaler Mensch. Außerdem muss sich jemand in Reserve halten, der uns rausholt im Falle eines Falles gegen Kaution oder so. Ein idealer Tag zum Schmuggeln. Um Gottes Willen, leise! Der Mann in Uniform da. Guten Morgen. Irgendwas zu verzollen? Nein, sind nur so übers Wochenende hier. Und Sie, Sir? Guten Morgen. Dasselbe. Wir gehören zusammen. Okay, fahren Sie weiter. Nur noch knapp anderthalb Stunden bis Ensenada. In einer leeren Straße mit vereinzelt abgestellten Lastern fanden wir über einer Einfahrt ein verbeultes, rautenförmiges Schild mit verblichenen Buchstaben. Peligro, Camino en Reparación. Auf der Laderampe hinter einem der Gebäude saß ein junger Mann in leuchtend weißem T-Shirt. Altmaier stieg aus und sprach mit dem Mann, kam dann zurück. Er ist startklar. Die Baumwolle ist schon seit gestern Morgen hier. Machen wir uns an die Arbeit. Altmaier zog den Teppich zurück, hob dann das Sperrholzbrett vom Boden hoch. Darunter lagen die Pistolen. Altmaier trug die Ladung ins Gebäude. In wenigen Minuten war der Lieferwagen leer. Plötzlich trat Rachel hervor. Die Baumwolle ist zwar stramm gestopft, aber die ist natürlich längst nicht so schwer wie Stahl. Also müssen wir ausgleichen. Verstehen Sie, Bucky? Ja, ja. Die Ballermänner kommen in diese Baumwollballen hinein. Vor zwei Tagen wurde in Mazatlan ein Schiff beladen. Jeder Ballen amtlich gewogen und gemessen. Es legt heute Abend kurz hier an, um eine Ladung Thunfisch an Bord zu nehmen. Wenn Sie den verladen, verladen Sie auch 20 Baumwollballen. Der Frachtbrief stimmt mit der Stückzahl genau ab. Los, Bucky, hübsch fleißig stopfen. Oh nein. Unser Tisch stand unmittelbar neben einem großen Fenster über dem Hafen. In ihm spiegelten sich die Silhouetten von drei Kellnern, die aus der Dunkelheit herauszuschweben schienen. Die Kellner stellten mit übertriebener Präzision die Speisen auf den Tisch. War eine schweißtreibende Arbeit, diese Packerei. Dies hier ist schon eher mein Fall. Ich bin doch mehr ein Großmogul-Typ. Wir Mogule ziehen geistige Aktivitäten vor. Zählen zum Beispiel. Ah, sehen Sie das da draußen? Sie meinen den Kahn da? Nein, die anderen Lichter weiter rechts. Das ist das Schiff mit dem Thunfisch. In 1-2 Stunden sind die unterwegs mit Thunfisch und Baumwollballen. In 12 Tagen erreichen sie Yokohama. Und dann? Dann noch so 1-2 Tage und Sie können mit der Zählerei beginnen. Ach, gibt es was Schöneres. Altmaier? Hm? Altmaier? Liebst du mich? Sicher. Ich meine, wirklich? Sicher. Wirklich. Als dann später Buckys unsichere Schritte in der Nacht verklangen, knipste Altmaier das Licht in unserem Bungalow an. Ich schloss die Tür, streifte meine Schuhe ab und ging zu Bett. Nicht fand, nahm ich meine schwere hölzerne Haarbürste und schleuderte sie mit aller Wucht gegen die Stelle an der Zimmerdecke, wo ich den Kopf des Mannes vermutete. Die Bürste knallte gegen das Holz mit einem Geräusch wie ein Schuss. Von oben hörte ich ein Rumpeln, als rutschte der Mann die Dachschräge hinab. Ich stand mit dem Rücken gegen die Mauer. Ich hörte das Rutschen und sah am Dachrand einen baumelnden Fuß. Der Oberkörper des Mannes rutschte über den Dachrand, dann fiel der Körper auch schon. Ich fing mit der Schulter und einem Unterarm die gröbste Wucht des Aufpralls ab. Der Mann wälzte sich rasch zur Seite, seine Hand zuckte zu seinem Gürtel. Ich sah das Messer. Mein Fußtritt traf den Mann genau an der Schläfe und schleuderte den Körper rückwärts. Das Messer lag jetzt auf dem Boden. Als ich es aufhob, erfasste meine Hand gleichzeitig ein paar Büschel Gras. Ich stieß zu und im nächsten Augenblick bemerkte ich, dass sich das Gras auch auf der vorderen Hinseite des Toten befand. Ich öffnete die Tür zum Bungalow und als Rachel mich sah, atmete sie tief und stieß dann einen langgezogenen Seufzer aus. Bist du okay? Mehr oder weniger. Als du Krach machtest, kriegte er es mit der Angst. Dann haben wir ihn also verscheucht. Ja, bitte? Entschuldigen Sie. Bucky. Aber das glaubt mir einfach keiner. Ich höre da draußen vor meinem Bungalow ein Geräusch. Uns werden nicht glauben, was ich da gefunden habe. Sieht aus wie ein Wikinger. Ja, ich weiß. Hat er sie bestohlen? Blond, mit Kastenkinn und Stumpfnase. Wir haben ihn verscheucht. Verscheucht? Weiß sie es denn noch nicht, Altmaier? Rachel, ich hätte noch keine Gelegenheit, es dir zu sagen. Wir haben da ein Problem. Oh nein. Er hatte nämlich ein Messer am Gürtel. Als er vom Dach fiel, erwischte ich ihn nicht hart genug, um ihn vergessen zu lassen, dass er ein Messer hatte. Es war Notwehr. Augenblick mal. Der Kerl ist mit einem Messer aufs Dach, um sie zu berauben? Hätte er uns berauben wollen, wäre er ins Zimmer gekommen. Ich glaube, wir sehen uns mal um, Bucky. Wir gingen den dunklen Weg am Bungalow entlang, bis wir zu einem Spalier kamen, an dem buschige Pflanzen emporkletterten. Altmaier rüttelte an dem Spalier und kletterte aufs Dach. Nach kurzer Zeit kam er zurück. Da, nehmen Sie mal. Was ist das? Ein Rucksack. Vorsichtig. Nicht auf den Boden legen. Es ist eine Bombe drin. Wir kehrten in den Bungalow zurück. Vorsichtig. Für mich? Frauen lieben Geschenke. Dieses Geschenk hätten Sie lieber draußen lassen sollen, Altmaier. Warum? Das Ding zerreißt uns sowieso erst in 2 Stunden. Du hast tatsächlich eine Bombe mit in unser Zimmer gebracht, um sie hier zu entschärfen. Wie aufmerksam von dir. Ich drehte mich um und sah, dass Altmaier keinen Augenblick in seinen ruhigen, methodischen Ruderbewegungen innehielt. Ich ruderte hastiger, um nicht zurückzufallen. Ich zitterte vor Kälte. Es ging ein kräftiger Wind, der vom Land, von jenseits des Hotels zu kommen schien. Ein rauer, feindseliger Wind. Altmaier! Altmaier! Ja! Alles in Ordnung? Es ist schon fast 2:30! Ich kann kaum noch die Lichter an der Küste sehen. Ist es denn hier noch nicht tief genug? Das dachte ich auch gerade. Ich kümmere mich um unseren Freund. Kurze Zeit später hatte sich Altmaier mit seinem Boot zu mir herangearbeitet. Okay, kommen Sie längsseits, damit ich in Ihr Boot kann. Ja, in Ordnung. So. Okay. Wird man ihn nicht finden? Der Wind schiebt ihn weiter hinaus auf See. Und dann? Es ist Ihre Idee. Sie haben gesagt, er sieht aus wie ein Wikinger. Um 4:30 wird seine Feuerprobe da draußen hochgehen und ihm ein Wikingerbegräbnis bescheren. Schrecklich. Ganz schrecklich alles. Wie früher, als ich klein war, die anderen Kinder unternehmen irgendwas. Also habe ich mitgemacht. Geschäfte beklauen zum Beispiel. Sobald ich drin war, wusste ich nicht, wie ich hineingekommen war. Seit Sie auf meiner Party waren, habe ich das gleiche Gefühl. Ich bin nicht für sowas gebaut. Meistens ist es wie jedes andere Geschäft. Sie haben niemals Angst. Irgendwann kriegt man die Angst über. Die ersten Male betet man noch. Wir ruderten in gleichmäßigem Rhythmus. Dann pflügte der Kiel den Sand. Wir beförderten das Boot zurück an seinen Platz. Wir überquerten den Rasen in Richtung Bungalow und Bucky wischte sich den Sand von den Kleidern. So. Na, okay? Bucky hat sich prächtig gehalten. Hier, trinken Sie erstmal, Old Buckingham. Sie sind ja bis auf die Haut durchnässt. Ihr beide kennt das nicht mehr. Wie? Was? Angst. Die überwindet man nie. Was man überwinden muss, ist die Verblüffung. Wer verblüfft ist, muss sich immer erst davon erholen. So eine Schrecksekunde kann entscheidend sein. Ist das alles? Altmaier will erstmal ordentlich gedrückt und gestreichelt werden, wenn es vorbei ist und er noch am Leben ist. Mhm. Und ich noch am Leben bin. Mhm. Erst wenn es vorbei ist, kommt die Angst. Big Fish. Kriminalhörspiel in 3 Teilen von Hans-Gerd Krugmann nach dem Roman von Thomas Perry. 1. Teil, Kleine Fische. Altmaier, Reinhard Virchow, Rachel, Angelika Thomas, Bucky, Horst Mendroch, Pesten, Manfred Steffen. In weiteren Rollen Volker Bogdan, Gerhard Garbers, Jörg Gillner, Peter Heinrich, Wolfgang Kaven, Konrad Kraus, Stefan Kurt, Erla Prolius, Herbert Tennigkeit und Douglas Welbert. Ton Peter Kretschmann und Suse Wölmer, Regieassistenz Waltraud Heise, Regie Hans-Gerd Krogmann. Big Fish. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Hans-Gerd Krogmann nach dem Roman von Thomas Perry. Zweiter Teil, Ashita. Eigentlich wollten sie ja nur ihrem kleinen Waffenschmuggel nachgehen, Ziegen züchten in Kalifornien und ansonsten ihrer Liebe leben, der hagere, coole Altmaier und seine attraktive Frau Rachel. Doch dann geriet ihr Freund Bucky, den sie auf einer Party des Hollywood-Film-Tycoons Arthur Peston kennengelernt hatten, in Kalamitäten wegen einiger Drogengeschäfte und sie mussten einspringen, um den Ängstlichen zu retten. Die drei versprachen sich dann ein gutes Geschäft mit einigen nicht ganz astralen japanischen Geschäftsleuten. Ein letzter Deal, der ihnen ein sorgloses Leben ermöglichen sollte. 1000 Brownings nach Japan zu liefern, das sollte ja nicht allzu schwierig sein, dachten sie. Sie fuhren nach Ensenada in Mexiko, mussten dort jedoch feststellen, dass man ihnen nach dem Leben trachtete. Sie erwehrten sich der Bedrohung, indem sie den Mann, der ihnen mit einer Bombe aufs Dach ihres Hotelbungalows gestiegen war, aus dem Weg räumten. Das Schiff mit dem Waffenschmuggelgut nach Japan ist schon unterwegs, aber einstweilen sitzen sie noch in Mexiko. Hier, trinken Sie erstmal, Old Buckingham. Sie sind ja bis auf die Haut durchnässt. Ihr beide kennt das nicht mehr. Wie? Was? Angst. Die überwindet man nie. Was man überwinden muss, ist die Verblüffung. Wer verblüfft ist, muss sich immer erst davon erholen. So eine Schrecksekunde kann entscheidend sein. Ist das alles? Altmaier will erst mal ordentlich gedrückt und gestreichelt werden, wenn es vorbei ist und er noch am Leben ist. Mhm. Und ich noch am Leben bin. Mhm. Erst wenn es vorbei ist, kommt die Angst. Tijuana. Altmaier beobachtete, wie der Zollbeamte seinen Blick über den flachen, leeren Boden des Lieferwagens gleiten ließ. Haben Sie irgendetwas Verzollbares im Koffer? Heute nicht. Okay, weiter. Oh, sehen Sie, Lucky. Tijuana wünscht Ihnen gute Reise. Wenn ich wieder zurück bin, werden wir das Schlimmste vergessen haben. Zurück? Von wo? Japan. Das Schiff braucht 11 Tage, also habe ich ein paar Ruhetage, bevor ich wieder in Aktion trete. Können das nicht Ihre Leute erledigen? Altmaier hat keine Angestellten oder so. Der Mann in Ensenada war der Besitzer des Lagerhauses und der Kapitän des Schiffes hat nichts dagegen, sich ein paar Extra-Dollar zu verdienen. Warum müssen wir überhaupt nach Japan? Tut mir leid, Baby. Aber diesmal fliege ich allein. Ich komme mit. Das weißt du genau. Es ist also unsinnig, viel Zeit mit Streitereien zu vergeuden. Nein. Dann wäre ja alles klar. Wir buchen eine Suite im Hotel Imperial. Wovon reden Sie überhaupt? Wir erleben gerade das Selfmade-Baby Altmaier. Er braucht aber meine Hilfe, also wird er sie annehmen müssen. Und er wird mir eine Zeit lang in allen Einzelheiten ausmalen, was alles passieren kann. Und was kann alles passieren? Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Dieser Kerl von gestern Nacht war ja kein Einbrecher. Jeder hat seine Konkurrenten. Ein Konkurrent hätte zu einem anderen Zeitpunkt zugeschlagen, wenn wir im Besitz von Geld oder Waffen wären. Außerdem ist uns niemand gefolgt. Klingt nicht schlüssig. Schließlich haben sie uns gefunden. Bucky, was er sagen will, ist, dass irgendwer im Voraus wusste, wohin wir wollten. Und dass die über diesen Deal im Bilde waren. Wieso? Weil die wussten, wo wir waren und auch schon ihre Pläne für uns hatten. Woher wollen sie das wissen? Weil die nicht versucht haben, sie umzulegen. Verstehe. Die wollten sich's sparen, uns zu bezahlen. Immerhin 2 Millionen Dollar, da lohnt sich's mal rüber zu fliegen. Los Angeles. Es ist wirklich ganz einfach. Die Dosen werden von innen mit etwas Blei beschichtet, damit die Apparate auf dem Flughafen nicht hindurchblicken können. Nach Japan bringt so ziemlich jeder zweite amerikanische Tourist irgendwelche Lebensmittel in Dosen für heimwehkranke Freunde mit. Woher wisst ihr nur solche Sachen? Wir sind Importeure. Habe ich mir vor Jahren einfallen lassen. Für den bolivianischen Waffenmarkt, als da gerade große Nachfrage herrschte. Als dann der Absatz stockte. Und warum stockte der Absatz? Bucky, wenn sich die Großen entschließen, in Aktion zu treten, muss der kleine Geschäftsmann Leine ziehen. Damals entschied sich die US-Regierung für dieselbe Seite wie ich. Und eine Woche später gab es jede Menge Waffen und Munition. Und was kommt jetzt rein in diese Dosen? Pistolen. Sie heißen Auto 9, Magazine mit 8 Patronen und die 9. im Patronenlager. Aber Sie müssen schon sehr genau zielen, wenn Sie einen heranstürmenden Sumo-Ringer damit stoppen wollen. Ach, Altmaier, als ich das letzte Mal in Japan war, waren meine Chancen, von einem Sumo-Ringer angegriffen zu werden, etwa so groß wie New York City, von einer Büffelherde überrannt zu werden. Tokio. Als wir durch die automatische Tür vor dem Air-Terminal traten, stellte Bucky den Koffer auf den Boden und hob die Hand. Taxi! Nein, nicht das Schwarze. Wir wollen ein Gelbes. Weshalb? Nur die Gelben fahren zu den Bahnhöfen. Fahren wir denn zum Bahnhof? Das Hotel Imperial liegt 2 Häuserblöcke hinter dem Tokio-Bahnhof. Morgen früh geht's nach Yokohama. Der Shonan-Express braucht nur 1/2 Stunde. Das Schiff ist zwar erst übermorgen fällig, ist aber sicher ein hübscher Anblick, wenn es schon morgen Abend bei Sonnenuntergang einläuft. Sowas von Weitsicht. Da, ein Taxi, ein gelbes Taxi! Yokohama. Altmaier wölbte die Hände, um die Flamme seines Feuerzeugs vor dem Wind zu schützen, der zwischen den Lagerhäusern umherwirbelte, hinausjagte zum Hafen, wo er auf den Wellen absonderliche Muster zeichnete. 1, 2, 3, 6, 8, 12. Was 12? 12 Schauerleute, da, in den grünen Overalls. Genügen die denn? Vielleicht nicht, um ein ganzes Schiff zu löschen. Jedenfalls wird eins noch vor morgen eintreffen. Nur sollte das an diesem Pier sein und nicht an dem da. Es stimmt also. Wir haben da ein kleines Problem. Die haben uns diesen glücklosen Wikinger bis nach Mexiko hinterhergeschickt. Inzwischen werden sie wissen, dass er nicht mehr zurückkommt. Und was tun wir? Wenn ich nur wüsste, was die vorhaben. Ich verstehe nicht, warum die uns nicht einfach bezahlt haben. Die machen doch auch so noch einen Riesenprofit. Ich kenne Studiobosse, die morden würden, um ihre Unkosten um 2 Millionen zu senken. Zu tun haben. Wir müssen herausfinden, was die damit machen. Wir können ja hier aufkreuzen, wenn sie gerade löschen. Was? Zu riskant. Bis ein japanischer Inspektor den Frachtcontainer abgehakt hat, halten wir uns lieber fern. Du hast nicht mehr viel Zeit. Habe ich nicht? Nein. Schau mal dort unten. Die beiden Schlepper mit dem kleinen Frachter im Schlepp? Ach, das dauert Stunden, bis die den zum Pier manövriert und den Container ausgeladen haben. Ich brauche einen Platz, wo ich mich hinsetzen kann. Müde. Nicht einmal Bucky ist müde, obwohl er doch so ziemlich alle Schwächen der Welt verkörpert. Und außerdem will ich ein Dinner haben. Ein sehr gutes und ein sehr teures. Dann weiter das Ufer rauf, war mal das Ausländerviertel. Da finden wir bestimmt ein Restaurant für Amerikaner. Hauptsache, das Steak ist riesengroß. Als wir das Restaurant verließen, blieb Altmaier einen Moment lang stehen und blickte zum Hafen hinunter, den Kopf ein wenig schräg, als versuche er, die Lichter dort unten anzuvisieren. Die haben es bewegt. Was bewegt? Während wir gegessen haben, ist das Schiff zum nächsten Pier geschleppt worden. Altmaier führte uns zum Hafen hinunter. Ich spürte seine Hand zwischen meinen Schultern, spürte den sachten, festen Druck. Dann sahen wir das Schiff verteut am Pier liegen. Die Betonplattform war überflutet vom grellgelben Licht der Natriumdampflampen. Bereits 3 Schichten von Containern stapelten sich übereinander. Können Sie die Container mit der Baumwolle drin erkennen? Was wir suchen, ist vermutlich nicht hier. Ah, seht euch mal die Schauerleute da drüben an. Das sind nicht die von heute Nachmittag. Die trugen grüne Overalls. Am nächsten Pier. Seht ihr das Auto? Ja, ja! Das muss einer von Nagatas Bossen sein. Mr. Bridges oder Mr. Walker oder Mr. Bone. Soll das ein Witz sein? So nennen sie sich. Nagata ist nur ihr Dolmetscher. Das Auto kann nie eine Tonne Metall befördern. Also haben die im Lagerhaus einen Laster für die Pistolen. Wenn der hier vorbeikommt, Rachel, notierst du dir alles, was du lesen kannst. Nummernschild und so weiter. Okay. Bucky. Ja? Wenn an der Tür des Lagerhauses ein anderer Kopf auftaucht als meiner, dann jagen sie eine Kugel rein. Oh nein. Sie versucht dann den letzten Zug nach Tokio um 0.30 Uhr zu erwischen, okay? Altmaier, warten Sie! Ich hasse sowas. Lausiger Plan. Ich weiß nicht mal, worum es geht, außer dass ich auf einen Menschen schießen soll. Wir bewegten uns leise auf das Lagerhaus zu. Plötzlich drang aus einer hastig geöffneten Tür ein Lichtschwall hervor und in der Tür wurde die Silhouette eines Mannes sichtbar, bevor sich die Tür wieder sacht schloss. Ich versteckte mich hinter einer Reihe von Sperrholzkisten. Es waren Stimmen im Lagerhaus, japanische. Sie klangen zornig, beunruhigt. Durch einen Spalt sah ich 3 Männer in grünen Overalls auf einen Laster klettern. Der Laster verschwand in der Nacht. Ich zog eine kleine Pistole hervor, prüfte das Magazin und schraubte den Schalldämpfer auf den Lauf. Ich hörte Stimmen näher kommen und sah einige Männer auf einen offenen Frachtcontainer zugehen. Einer von ihnen trug einen Straßenanzug. Guten Abend, Mr. Nagata. Ich hatte gehofft, Sie hier zu sehen. Altmaier! Haben Sie alles termingemäß erhalten? Das Schiff ist wohl einen Tag zu früh hier eingelaufen. B? Und wo ist Ihre Mitarbeiterin, Miss Ralph Waldo Emerson? Blitzschnell auf die Knie fallen und rollte mich zur Seite. Ich zog meine Pistole unter der Achselhöhle hervor und feuerte auf den Mann im grauen Anzug. Der Mann sackte zusammen. Schnell stürzte ich auf die anderen Männer zu. Einer der Männer langte in seinen Overall. Ich schoss ihm in die Brust. Am Ende des Containers tauchte ein weiterer Mann auf und ich feuerte abermals. Dann hörte ich, wie die Tür auf der anderen Seite des Lagerhauses aufschwang. 5 oder 6 Mal knallte es leise, eher ein raues Spucken, dann ein Rufen und dann Stille. Ich schob ein neues Magazin in die Pistole. Doch das Gewicht des alten verriet mir, dass es noch nicht leer war. Die kleine Pistole hatte orangefarbene Funken gespien, die für einen Augenblick die Oberfläche des Autos beleuchteten und die beiden Männer mitten in der Bewegung festzuhalten schienen. Schließlich kam ich ins helle Lagerhaus und sah noch mehr Leichen. Körper in grünen Overalls, die mit verdrehten Gelenken dalagen, als seien sie achtlos dorthin geschleudert worden. Ja, alles klar. Mein Gott, was für eine Szene. Die Leichen hier? Ja, da, der ballert da einfach auf mich los. Alles andere folgt dir ganz automatisch. Machen wir, dass wir fortkommen. Wir haben Zeit. Wir müssen uns hier umsehen, oder wir werden niemals daraus schlau werden. Die haben ein paar Baumwollballen geöffnet und sind dann mit einem Laster weggefahren. Aber für die, in die wir die Pistolen gepackt haben, haben sie sich nicht die Bohne interessiert. Drogen? Japan ist kein so guter Markt für Drogen. Wovon sprecht ihr eigentlich? Die haben uns benutzt. Die haben einen kleinen Fisch gefunden, der davon lebt, dass er ins Netz rein und wieder raus kann. Sie haben sich vergewissert, dass er es an der richtigen Stelle und zur richtigen Zeit tat, damit ein Big Fish hinter ihm herschwimmen konnte. Ich verstehe. Die haben die Pistolen benutzt, um mit ihnen etwas anderes einzuschmuggeln. So ist es, Bucky. Mag sein, dass sie auch die Pistolen wollten, aber mehr waren sie an dem Zeug in den anderen Ballen interessiert. Aber dann müsste das ja mehr als 2 Millionen Dollar wert sein. Vielleicht sehr viel mehr. Hier sieht es aus wie im Krieg. Ich wünschte, ich wäre zu dir. Das ist Altmaier. Verdammt. Oh, verdammt. Hier. Guck doch dieses Ding mal an. Knöpfe, Skalen, langes Kabel an einem metallenen Rechteck. Was ist das? Kassettenrekorder. Nein. Ein Geigerzähler. Aber... Jesus. Ich kann's nicht glauben. Könnte es nicht sein, dass es einen anderen Grund gibt, einen Geigerzähler zu verwenden? Fällt dir einer ein? Aber das würde bedeuten... Ich möchte jetzt nicht darüber nachdenken. Wir müssen unter den Toten den Mann suchen, der den Schlüssel für das Auto draußen hat. Nehmt alles an euch. Brieftaschen, Papier und so weiter. Dieser Tote, Mann im dunklen Anzug, Gesicht nach unten. Hab zweimal geschossen auf den Kopf. Ach, dieser Druck auf den Ohren. Ich hätte Altmaier fragen müssen, aber ich will es ja gar nicht so genau wissen. Leichenflattern, das ist das Allerniedrigste. Hitze, Brieftaschen und Schlüssel finden, hat Altmaier gesagt. Darum geht es jetzt. Ein anderes Mal geht es um anderes. Keine Angst, keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich denken, Gedanken, Gedanken präzise erfassen. Oh nein, das ist das Allerniedrigste. Hier. Hier ist der Schlüssel. Kommen Sie, Bucky, helfen Sie. Wir schneiden die Ballen einfach auf. Sehen zu, dass wir unsere Pistolen rauskriegen und lassen alles so liegen. Wir verstecken die Pistolen hinter der Wandverkleidung. Aber was soll das? Ach. Ich weiß, dass Sie das jetzt nicht so richtig mitkriegen, Bucky. Spielt ja weiter keine Rolle. Haben Sie schon mal einen Schock gehabt? Nicht bevor ich Sie kennengelernt habe. Ich komme schon klar. Sicher? Wir kommen alle klar. Wird eine lange Nacht. Hier können wir nur die Pistolen aus 6-7 Kisten verstecken. 3 nehmen wir im Auto mit. Den Rest versenken wir im Hafen. Spielt ja keine Rolle. Ist ja alles eine Katastrophe. Uns bleibt nur der Rest der Nacht. Später haben wir nie wieder Gelegenheit dazu. Und was erreichen wir damit? Wahrscheinlich verdammt wenig. Wir verstauen ein paar hier, ein paar da. Niemand außer uns weiß, wo die Dinger sind. Das verschafft uns einen kleinen Vorteil. Die anderen verwandelt das Salzwasser bald in kleine Rostklumpen. Schnorrer, wie die da, können da nicht mehr damit herumballern. Schnorrer. Leichen. Es kommt eben vor, Bucky, dass man an solche Typen gerät. Dann bleibt dann nichts übrig, als ihnen die Beute wieder abzujagen. Erinnerungsbilder an der Zimmerdecke. Der Hafen, die Baumwolle. Riesige Haufen toter Männer lagen herum wie Marionetten, einfach so hingeschleudert, Glieder aus den Gelenken gezerrt. Ach, Altmaier. Heute müsste ich es ihm sagen. Ich bin fast sicher. Wenn es hier bloß Ärzte gäbe. Natürlich gibt es Ärzte, aber ich kann zu keinem gehen wegen dieser mistigen Geschichte. Der Test braucht seine 24 oder 48 Stunden. Bald wird er erwachen, sein Gehirn beginnt zu arbeiten. Mistkerl. Können wir nicht sein wie andere Leute? Zu spät. Aber ich könnte ja fort. Fort? Absurder Gedanke, fort von ihm. Ihn habe ich mir als Kind ersehnt, seine Zärtlichkeit und seinen Schutz. Hast du denn hier überhaupt geschlafen? Mehr als irgendein kleines Mädchen braucht. Das ist eine Schande, all das Geld wegzuschmeißen. Warum denn auch? Auf dem Flughafen will der Zoll unser Bargeld sehen. Mehr als 100.000 Yen darf man nicht ausführen. Wir haben schon genug zu verstecken. Wir sind doch die Pistolen los. Aber die Papiere, die Lizenzen, die nehmen wir mit. 6. Kaufst du unten im Geschenkladen ein paar Kartenspiele in Zellophanhüllen? Aber dann verrätst du mir, was gespielt wird, oder? In eines der Kartenspiele tue ich das Zeug hier rein und versiegle die Hülle dann mit einem heißen Messer. Das andere Spiel nehme ich in die Maschine mit, um mit dir und mit Bucky Gin Rummy zu spielen. Ist ein reines Nervenbrack. Wir schlagen ihn ohne Mühe. Würde es dir was ausmachen, mir zu sagen, von welcher Maschine du sprichst? Wir können nicht nach Hause fliegen. Die würden uns in ein paar Tagen finden. Wohin also? Brüssel. Gibt es dafür irgendeinen besonderen Grund? Ich hätte das mit dir besprechen sollen, ich weiß. Aber du hast gerade geschlafen. Große Auswahl bleibt sowieso nicht. Es muss eine Stadt sein, wo ich ein paar Leute kenne und wo die Burschen vom Zoll nicht allzu genau hinsehen. Das sind so zwei Punkte, die für dich immer zusammengehören, was? Ich gehe jetzt die Karten kaufen. Sie hat es nicht gelernt, ihr Denken zu kontrollieren. Der Flug über die Polarroute wird ihre Nerven beruhigen. Erstmal heil rauskommen. Faustregel Nummer 1: Bring deine Ware rein, versuch nach Möglichkeit zu kassieren, aber schieß in den Wind, bevor irgendeine Seite auf den Gedanken kommt, dich zu schnappen. Ah, gut, japanisches Bad. Liegt die Grenze erst hinter dir, ist genügend Zeit zurückzublicken. Wer innehält und sich umdreht, muss damit rechnen, dass er sich wie Lots Weib in eine Salzsäule verwandelt. Oh. Das Bild, der Film, der Blitz, blendend aufflammende Helle, weiße Leinwand, sekundenlang, ungeheuer geballtes Glühen in der Bildmitte und dann... Oh nein, statt wieder in sich zusammenzufallen, blüht das Gebilde auf zu einer pilzförmigen Wolke. Brüssel. Oui, c'est moi, Altmaier. Non, non. Oui, moi j'aimerais cette fois quelque chose. Oui. Rue del Thuy vers le Mankenpiss. Merci. Spricht Ihr Freund nur Französisch? Nein, Bucky, das war der Bruder. Ich treffe mich mit Paul in einer Stunde. Nie was von Paul gehört. Ja, ich habe mit ihm in den letzten Jahren keine Geschäfte mehr gemacht. Vertraust du ihm? Ich weiß, dass er uns eine Zeit lang verstecken kann. Und er vertraut mir, dass ich ihn dafür bezahle. Meine Augen glitten über die Touristengruppen, die das Mannequin-Piss umstanden. Der pausbäckige Bronzeengel richtete seinen unaufhörlichen Wasserstrahl sorgsam ins Brunnenbecken. Tourist, Mr. Altmaier. Ah, Paul. Nein, der da erinnert mich an einen Freund. Sie werden ihn bald kennenlernen. Mannequin-Piss, ja. warm heute, finden Sie nicht? Ja. Ich möchte für einige Zeit von der Bildfläche verschwinden. Ich und noch zwei weitere Personen. So. 1000 pro Tag, amerikanische. D'accord. Ist auf Sie eine Belohnung ausgesetzt? Nein, wäre Ihre Mühe nicht wert, alter Freund. Wie teuer dürfen die Arrangements sein? Echte Sicherheit, aber keine Superalarmstufe. Immerhin ist nicht auszuschließen, dass man uns hier in Brüssel vermutet. Ich muss für 2-3 Tage nach Rotterdam. Wenn Sie mitkommen wollen, unterbricht das Ihre Fährte vielleicht ein bisschen. Wir treffen uns in 2 Stunden vor Notre-Dame du Sablon. Ich muss noch zur Bank. Altmaier vergisst niemals die Details. Wo sind die beiden anderen? In einem Café, hier in der Nähe. Ihr Gepäck ist noch auf dem Flughafen? Ja. Geben Sie mir die Gepäckscheine, dann habe ich inzwischen was zu tun. Ich starrte auf den Kaffeehaustisch und fingerte an dem kleinen Silberlöffelchen neben meiner Tasse herum. Und wo haben Sie ihn kennengelernt? Auf einer Party. Es war eine heiße, schwüle Nacht. Wir gingen zur selben Zeit auf den Balkon, um eine Zigarette zu rauchen. Hübsch langweilig, was? Und Altmaier sagte, ich bin Waffenschmuggler, komm mit mir und sei meine Geliebte. An jenem Abend hätte ich beinahe laut gesagt, da bist du also. Aber gleichzeitig sah ich ihn mir genau an. Ich sah seine 2-mal gebrochene Nase und das ist ein schlechtes Zeichen bei einem potenziellen Ehemann. sofern er sich das nicht gerade als Footballspieler in einer Nobeluni geholt hat. Kluge Frau. Er reißt einen mit sich. Diese Japan-Geschichte sollte unsere letzte geschäftliche Aktion werden. Rachel, mal angenommen, er findet, dass ihn diese Geschichte nichts weiter angeht. Ich meine, dass die Kerle die Welt in die Luft sprengen wollen, weil einfach das Geld nicht da ist, sie davon abzuhalten. Ich glaube nicht, dass er sein Leben für irgendwelche Ideale aufs Spiel setzt. Aber im Augenblick ist jemand drauf aus, seine Frau umzubringen. Und das bringt ihn ziemlich in Wut. Was bringt wen in Wut? Ah, Altmaier. Wie ist es gelaufen? Ganz gut. Er kann uns für ein paar Tage in Rotterdam verstecken. Gut. Ich brauche Geld und einen Dolmetscher. Gebt mir mal eure restlichen Yen. Ich gehe zur Bank Commercial Shikoku. Vielleicht finde ich da beides. Ich sah mir die Gesichter der Angestellten an den Schalterfenstern an. Alle waren Belgier. Endlich erschien ein japanisches Gesicht an einem der Schalter. Es gehörte einem jungen Mann, offenbar ein Neuling in der Branche. Monsieur? Je voudrais changer ces yens japonais, s'il vous plaît. Ah, certainement. Monsieur, il y a une autre chose. Peut-être parce que vous êtes un japonais. Oui, monsieur. Si vous pouvez lire ces papiers pour moi? Ah oui. Ce n'est que le nom et l'adresse d'un fournisseur électronique. Et le nom? C'est Ashita, c'est-à-dire demain. Demain? Ah, merci, monsieur. Merci beaucoup. Ich weiß nicht viel, aber was ich weiß, das klingt schrecklich. Diese Typen haben für eine japanische Elektronikfirma namens Ashita gearbeitet. Hm, passt irgendwie zusammen. Freies Unternehmertum. Eine Firma, die elektronisches Zeug herstellt, dürfte bei einer 40 Jahre alten Technologie kaum Probleme haben. Möchte nur wissen, was die mit so einem Ding wollen. Was wollen andere mit solchen Dingern? Den Leuten Angst einjagen? Altmaier, es wird Zeit, dass du einen Plan machst. Ja. Wir haben Grund anzunehmen, dass eine große Elektronikfirma in der Lage ist, die Bombe herzustellen. Da wir das nicht zulassen können, brauchen wir einen Plan. Buggy, das ist nicht Ihr Bier. Aber Ihres. Ich werde tun, was Sie mir auftragen. Und wenn wir versuchen, an den Oberboss heranzukommen, Mr. Ashita. Den gibt es nicht. Ashita heißt morgen. Wir haben noch Zeit. Da ist Notre Dame du Sablon. Seht sie euch an, wenn ihr schon mal hier seid. Setz dich doch. Altmaier. Wir haben etwas Schreckliches getan. Das wäre nicht das erste Mal. Aber diesmal ist es was ganz anderes. Ah, Paul. Ach. Rachel, das ist Paul Mazarin. Ja, sehr erfreut. Madame. Sie haben recht, Altmaier. Ihr Begleiter da ist das Mannequin Piss. Er heißt Bucky. Ich habe beschlossen, Sie vor Rotterdam ein, zwei Tage aufs Land zu bringen. Tut mir nur leid, dass Van Löwen, Ihr Fahrer und Begleiter, nur Flämisch spricht. Er wird sich um Sie kümmern. Das heißt, falls Sie nichts mit diesem japanischen Geschäft im Sinn haben. Wie kommen Sie auf die Idee? Die Kennmarken an Ihrem Gepäck. Sie haben vergessen, sie zu entfernen. Komm. Auf den Kennmarken waren keine Namen von Flughäfen, nur Nummern. Dann hat er unsere Koffer durchsucht. Wozu? Reine Routine. Er weiß, dass ich dasselbe getan hätte. Flandern. Es war Nacht, als Van Löwen von der Hauptstraße abbog und eine Art Feldweg einschlug, der zu einem alten Bauernhaus aus Feldsteinen führte. Im Kegel der Scheinwerfer konnte ich auf dem verschlammten Weg die Spuren eines schweren Lasters erkennen. Ist es das? Ja, wir sind da. Ein schönes Haus. Ich helfe Ihnen, sich zurechtzufinden, ehe ich wieder in die Stadt zurückfahre. Kommen Sie. So, da wären wir. Oh, diese Fußböden scheinen ein Leben lang geschrubbt worden zu sein. Schlechte Luft hier. Sehr gemütlich. Ihr Geld, Paul. Ich brauch's wohl nicht nachzuzählen. Haben Sie sich inzwischen überlegt, was Sie mir noch mitteilen wollten? Nicht mehr, als ich Ihnen bereits gesagt habe. Ich will für ein paar Tage unsichtbar bleiben. Das Haus genügt mir völlig. Was hat Ihr japanisches Geschäft mit mir zu tun? Ich vermute, dass diese Leute mich aufspüren wollen. Und ich bin an neuen Figuren im Geschäft interessiert. Vielleicht jemand, der mit erstklassigen Handwaffen handelt, sagen wir mal Browning 9mm Automatics und womöglich noch größere Sachen. Nun ja, bei kleinen Waffen herrscht immer ein reger Handel, aber es gibt nur wenige Leute, die sowas in nennenswerten Umfang machen. Das wissen Sie doch. Niemand, der was Exotisches anbietet? Amerikanische Panzer? Atomwaffen? Deutsche Leopard könnte ich besorgen, nur müssten den Transport Sie übernehmen. Atomwaffenfehlanzeige. Potenzielle Abnehmer gibt es jede Menge, aber ebenso gut könnten Sie versuchen, ein Stück vom Mond zu kriegen. Könnte es nicht sein, dass ein potenzieller Abnehmer das Gewünschte bereits gekriegt hat? Ich habe keine Explosion gehört. Sie vielleicht? Noch nicht. So, ich muss zurück in die Stadt. Gehen Sie raus ins Grüne morgen früh und schauen Sie zu, wie Van Löwen mit den Kühen spricht. Noch was. Ja. Heute Nachmittag haben Sie mir angeboten, mir ein paar Pistolen zu verkaufen. Ach, Altmaier, immer auf der Hut. Nein, nein, hier draußen brauchen Sie kein Schießeisen. Ich wachte auf vom Muhen der Kühe. Ich zog mich an und ging in den großen Wohnraum, in dem Bucky an einem langen Tisch vor einem Teller Rührei saß. Er sah nicht sehr fröhlich aus. Hallo, Bauer Bucky. Schlecht geschlafen. Ach, zuerst die Vögel, dann der Sonnenaufgang, dann die Kühe. Ich konnte zwar nicht sehen, das Fensterchen in meinem Zimmer war 2 Meter hoch. Aber ich habe das Gefühl, dass so ziemlich sämtliche Kühe Europas da vorbeispaziert sind. Ich habe es auch gehört. Aber diese winzigen Fenster, als man das Haus baute, wollte man sicher möglichst wenig Wärme rauslassen. Hat Ihnen Van Löwen das Frühstück gemacht? Nicht direkt. Er ist ein Deuter. Was? Als ich aufstand, deutete er auf die Eier und die Pfanne. Wo ist er? Auf der Weide. Melkt seit 4 Stunden die Kühe. Kühe gehören wohl nicht zu Ihren Klienten, Bucky, ne? Die melkt man nicht auf der Weide, sondern im Stall. Was tut man im Stall? Kühe melken. Altmaier, du solltest jetzt endlich mal was tun. Rachel, ich weiß nicht, was wir tun können, außer unsichtbar bleiben, bis die das Interesse an uns verloren haben. Ich gehe etwas spazieren. Darf ich mit? Kommen Sie, Old Buckaroo. Ich erzähle Ihnen was über Kühe. Komisch. Nur 5. Und Bullen. Haben Sie was verloren, Old Buckskin? Ein Dutzend Rindviecher vielleicht? Ist kein Spaß. Hat fast eine halbe Stunde gedauert heute Morgen, die Prozession vor meinem Fenster. Hab's doch gehört. Das hat Ihnen gewiss der Wind von der Wiese herübergeweht. Also, das verstehe ich nicht. Störe ich? Ist dir was aufgefallen, Altmaier? Es sind keine Kühe da, nur Bullen. Paul Mazarin ist kein Bauer, die Tiere dienen nur zur Tarnung. Aber Van Löwen hat Bucky durch Zeichensprache zu verstehen gegeben, er habe Kühe gemolken. Außerdem hat Bucky mehr gehört als nur diese 5 Ochsen. Ich sehe auch nirgends Hufspuren. Stehen Sie auf, Bucky. Wenn Van Löwen uns beobachtet, merkt er, dass wir Verdacht geschöpft haben. Okay, Boss. Was ist denn das da drüben? Hm? Na, das kubische Gebilde da an der Mulde. Beton. Sehen wir es uns mal an. Hm? Ein Wassertank? Quellenhaus hieß das bei uns früher. Ein kleines Haus über einer Quelle zur Kühlung der Milch. Aber das hier ist nicht alt. Beton und Holzziegel, rundherum ein Erdwall. Das ist Pauls Magazin. Magazin? Er lagert dort sein Schießzeug, seine Munition. Ich fürchte, wir sitzen wieder im Schlamassel. Auf dem Fahrweg sind Spuren wie von einem Laster. Gestern sagte mir Paul Mazarin, er habe hier keine Waffen. Heute Morgen tat Van Löwen so, als wollte er Kühe melken. Bloß sind hier keine Kühe. Die Geräusche, die Sie gehört haben, Bucky, stammen von jemandem, der Waffen transportiert hat. Ja, sie bewegten sich hierher in Richtung Quellenhaus. Und weil ich auch mal einen Moon hörte, dachte ich, es wären Kühe. Die müssen den Lasser ein Stück vom Haus entfernt geparkt haben, sonst hätten wir ihn gehört. Hoffentlich finden wir Waffen und Munition im Quellenhaus. Was ist mit Van Löwen? Gestern hatte er eine Pistole unter seiner Jacke. Geht ins Haus und sorgt dafür, dass er mich hier für eine halbe Stunde nicht stören kann. Kommen Sie, Rachel. Versuchen wir, Van Löwen zu einer Partie Blackjack zu überreden. Sonderbarerweise schien es am Quellenhaus kein Schloss zu geben. Ich schob die Tür langsam auf. Drinnen waren lange, schmale Holzkästen und Reihen rechteckiger Munitionskästen aus Metall. Ich arbeitete schnell, bis ich alle 5 Gewehre aus dem ersten Kasten herausgeholt hatte. Ich musste die Gewehre ins Haus schaffen. Durch die Küche hineinzukommen war unmöglich, ohne von Van Löwen gesehen zu werden. Ich schlang meinen Gürtel um die Gewehre und zog sie dann bis in die Höhe des Holzgitters an unserem Schlafzimmerfenster hoch. Ich rannte zum Schlafzimmer und als ich das Fenster öffnete, stand plötzlich Rachel neben mir. Wir haben mit Van Löwen Karten gespielt, aber dann wurde er misstrauisch und ging raus. Pass auf, zieh die Gewehre jetzt hoch. So, hört mal fest. Das sind G3-Gewehre von Heckler und Koch. Mazarin muss eine Möglichkeit gefunden haben, deutsche Bundeswehrbestände anzuzapfen. Sie funktionieren wie ein M16. Van Löwen geht in Richtung Weide. Kommen Sie, Bucky, ich zeig's Ihnen. Zweimal Klick und dann gibt's Dauerfeuer. Verstecken Sie das Ding in Ihrem Zimmer. Im Gebüsch am Ende des Hauses liegen noch 3. Van Löwen wirkte vorhin etwas nervös. Geh mal zum Fenster. Die Mazarins wollen uns überrumpeln. Sowas macht man am besten nachts. Also wird es heute Nacht sein. Wir sollten tagsüber abwechselnd schlafen. Ich sehe ihn. Er geht Richtung Quellenhaus. Ja, dann wird's wärmer. Er bleibt stehen. Er geht zur Weide zurück. Kühler. Und jetzt im Stall. Kalt, kälter, tot. Drei Uhr früh. Altmaier schlüpfte aus unserem Schlafzimmer. Ich schloss hinter ihm von innen zu. Ich kauerte mich in den Schrank. Ich würde dort kaum von einer Kugel getroffen werden, hatte Altmaier gemeint, selbst wenn die Kerle aufs Bett feuerten. Wir hatten den ganzen Tag im Haus die Entfernungen durch Schritte abgemessen, um uns im Dunkeln orientieren zu können. Ich glaubte jetzt in der Zimmerecke einen winzigen Unterschied in der Dichte der Dunkelheit wahrzunehmen. Bucky schlief also nicht mehr. Ich kauerte in meiner Ecke. Motorengeräusch kam auf und wurde lauter. Plötzlich riss das Geräusch ab. Das Auto musste sich jetzt auf der halben Strecke des Fahrwegs befinden. Aus Van Löwens Zimmer kam leises Rascheln. Es würden mindestens 2 Männer sein, keineswegs aber mehr als 4, sonst würden sie einander in dem kleinen Raum behindern. Ich wusste, sie hatten den Plan, Licht an und dann... Geräusch des Lichtschalters klang in meinen Ohren wie das Knacken eines Zweiges. Plötzlich war der Raum unglaublich gelb und hell. Ich gab einen kurzen Feuerstoß auf den Mann an der Tür zu Buckys Zimmer ab, der ihn gegen die Wand schleuderte und den rechten Fuß herumwirbeln ließ. Ich riss das Gewehr rum und feuerte auf die nächsten beiden Männer. Aus Buckys Ecke kam lautes Krachen. Van Löwen lehnte mit dem Rücken zur Wand, die Beine weit von sich gestreckt. Ich stieß den Toten mit dem Fuß, sodass er jetzt auf der Seite lag. Du kannst nicht sehen, wenn er so da liegt. Ist schon okay, Bucky. Das ist dem jetzt scheißegal. Aber ich kann keine Laster sehen. Holen Sie Rachel. Nicht nötig. Holen Sie lieber Ihr Gepäck, Bucky. Die Hoteldiener hat ihr ja alle umgelegt. Verdammt, ich kann keine Laster sehen. Was für ein Laster? Die haben uns an Ashita verhökert. Aber es war niemand von den Auftraggebern da, um uns sterben zu sehen. Also brauchte Mazarin ein Laster, um uns an einen anderen Ort zu schaffen und dort abzuladen, damit die Polizei uns dort findet, um unsere Leichen zu identifizieren. Und das würde in die Zeitungen kommen, Bucky. Also, ich gehe als Erster, dann Rachel. Lauft so schnell ihr könnt um die Hausecke. Dann sehen wir weiter. Ich blickte durch den offenen Eingang, holte tief Luft und lief los, den Koffer in den Armen. Altmaier war als Erster beim Peugeot. Er öffnete den Kofferraum und warf das Gepäck hinein. Dann hörte ich es. Zu spät! Runter mit euch! Unter die Büsche! Hinlegen! Es ist feucht hier. Ich kriege noch ein kleines Stück Wasser. Rübe runter! Ist im Scheinwerferlicht zu sehen. Wie auf ein Stichwort flammten die Scheinwerferkittel auf. Der Laster fuhr um die Kurve und hielt hinter dem Peugeot. Die blockieren uns den Weg. Wir können mit dem Wagen nicht mehr raus. Sieht aus, als ob die auch blockiert sind. Da! Die machen das Licht aus! Die ahnen wohl, dass da im Haus was passiert ist. Die müssen den PKW aus dem Weg haben. Wir müssen den Laster aus dem Weg haben. Wir müssen ausschwärmen und es auf die hässliche Art erledigen. Oh nein. Sobald alle ein Stück von dem Laster entfernt sind, heißt es Feuer frei. Wo sind sie jetzt? Die sind vorsichtig. Schleichen durch die Bäume auf der anderen Seite. Ich beobachte das Haus von der Weide aus. Bitte sei... Vorsichtig? Ich meine, ich brauch dich noch. Ich lag bewegungslos und beobachtete den Laster. Altmaier und Rachel waren schon seit längerem fort. Ich zählte bis 100. Ich kroch näher an den Laster ran, erkannte die Umrisse der Antriebswelle der Hinterachse. An sich war genügend Platz, um mit dem Peugeot an dem Laster vorbeizukommen. Die hatten also bewusst den Fahrweg blockiert. Ich überlegte blitzschnell. Die Männer waren im Wald, um Altmaier und Rachel zu jagen. Als ich mich am Laster entlang bewegte, fiel mein Blick auf etwas Silbriges. Der große seitliche Rückspiegel. Ein Schatten schien darüber hinwegzuhuschen. Es musste der Kopf des Mannes auf dem Fahrersitz sein. Ich kauerte hinter dem Steinwall im Gras, als sich im Wald etwas bewegte. Der erste Mann erschien im Laufschritt. Ich zielte auf ihn. Als er die Haustür erreichte, jagte der zweite Mann an dem ersten vorbei zur Küchentür. Ich gab einen Feuerstoß in Richtung Hausecke ab. Dann richtete ich mich ein wenig auf und zielte auf die Vordertür des Hauses. Als ich die ersten Schüsse hörte, feuerte ich dreimal ins Fenster des Fahrerhauses. Ich hatte ein weiches, warmes Gefühl an den Fingerknöcheln, als ich den Körper vom Sitz zog. Ich ließ den Motor an und lenkte den Laster um den Peugeot herum, kurbelte wie wild, das schwere Fahrzeug preschte in verwuchertes Buschwerk. Ich sah an der Hausecke Mündungsfeuer aufblitzen. Krachend legte ich den zweiten Gang ein. Der Schwung trug das Gefährt wieder auf den Feldweg zurück. Dann schoss irgendwer aus weiter Entfernung aus der Nähe des Quellenhauses. Ich erreichte den Hof, als sich eine Gestalt zum Quellenhaus hinbewegte. Kugeln schlugen hinten in den Laster ein. Gleichzeitig sah ich, wie vom Feldweg her der Peugeot auf mich zufuhr. Nein! Rachel, nein! Machen Sie, dass Sie fortkommen! Ich konnte meine eigene Stimme nicht verstehen, weil ein weiterer Feuerstoß kam. Ich legte den Rückwärtsgang ein, im Rückspiegel sah ich das Quellenhaus. Doch dann zersplitterte der Spiegel in tausend Teile. Ich warf mich noch gerade vom Sitz, ehe der Laster ins Quellenhaus krachte. Es sah aus, als zerspalte der Laster das Quellenhaus in zwei Teile. Die obere Hälfte des Häuschens bewegte sich ein paar Meter rückwärts, bevor sie zusammenstürzte. Die untere Hälfte war unter dem Chassis des Lasters begraben. Plötzlich wirkte alles sehr still. Altmaier? Schnell, Maggie, in den Peugeot! Ich fuhr das Auto den gewundenen Feldweg entlang. Wo er auf die Landstraße traf, hielt ich an, ließ den Motor im Leerlauf brummen. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß auch nicht, wohin. Direkt zum Flughafen. Los Angeles. Du warst einverstanden, nach Los Angeles zurückzukommen. Ja. Also hör endlich auf zu meckern. Wir wären dir gefolgt, wohin du auch wolltest. Stimmt's nicht, Bucky? Nein, stimmt nicht. Tschüss. Jedenfalls ist es gut, wieder zu Hause zu sein. Auch wenn es ihr Zuhause ist, Bucky. Wir müssen überlegen, was zu tun ist, bevor wir losschlagen. Bisher wissen wir nur, dass die sich eine ungeheure Mühe geben, uns umzulegen. Diese Ashita-Leute braucht nur einen Tag, um mit Mazarin einen kleinen Handel abzuschließen, der uns aus dem Weg schaffen sollte. Keine Sorge. Arthur kann uns einen Experten beschaffen, der uns alles über... Der alte Suffkopf-Pesten, über den Sie uns bei Ihrer Party eine Menge Mist erzählt haben? Ich habe gar nicht genug Fantasie, um über Arthur eine Lüge auszudenken. Er hat Macht. Einen solchen Namen kann man wie eine Keule benutzen. Stephanie, hier ist Bucky Carmichael. Ja, ist er da? Gut, Stephanie, sagen Sie Leonard, ich hätte da was Heißes für ihn. Nein, es hat nichts mit Pferden, auch nicht mit Frauen. Sie wäre meine einzige Liebe, Stephanie, wenn Sie nicht Arthur und mich mit Ihrem Mann betrügen würden. Ja, danke. Leonard? Ja, nein. Nach Japan reisen bildet. Ich habe da einen heißen Tipp erhalten. Eine Firma mit Namen Ashita stellt Elektronikzeug her. Wenn Sie das mal nachprüfen. Ja, und Leonard, behalten wir das doch für uns und in unserem Kreis von ca. 100.000 eng Vertrauten, weil es eine heiße Sache ist. So long. Und halten Sie die Hände von Stephanie weg. Bis morgen weiß Leonard mehr von Ashita als dessen Präsident. Bucky, wir haben ja Vertrauen zu Ihnen, aber sehr seriös klang das Gespräch nicht. Keine Sorge. Leonard spielt das Spiel, weil er es liebt. Er hat für Arthur Millionen gemacht. Der Mann hat ein Leben damit verbracht, Tipps auszuschlachten. Kommen Sie. Wo wollen Sie hin? Wir besuchen Arthur. Er hat heute Drehtag. In der Nähe der Redford Avenue an den CBS-Gebäuden fuhr Bucky in die ruhige Straße eines Wohnviertels mit niedrigen Stuckhäusern und hohen Eichen an den Seiten. Wir sahen eine Menge Leute auf der Straße entlang spazieren. Andere eilten hin und her mit Metallkästen und Kabelrollen. In einiger Entfernung standen ein paar Feuerwehrautos, Polizeiwagen, eine Ambulanz, ein Tankwagen. Auf einer Art Karren sahen wir eine Filmkamera, dahinter ein fetter Typ mit Bart. Achtung! Dies ist ein Film! Ruhe bitte! Dies ist ein Film! Ton ab! Kamera läuft! Action! Gretchen! Gretchen! Henry, ich verzeihe dir. Oh. Danke, ihr wart wunderbar, Kinder. Machen der Zirkus ist in der Stadt. Sehen Sie, dort ist er, dort unter dem Baum, auf dem Klappstuhl. Was immer ich sage, lasst euch nichts anmerken. Ihr habt die lausige Idee zu einem Film und die will ich ihm verhökern. Arthur! Hallo, Bucky. Hätte nicht gedacht, dass du dich an so einem Tag hier sehen lassen würdest. Arthur, ich möchte dir zwei Freunde vorstellen. Oh ja, sie kenne ich. Hallo? Irgendwas Quecksilberhaftes ist da in meiner Erinnerung. Und Martinis. Ja, sie machten auf Buckys Party Martinis. Sie waren ausgezeichnet. Danke. Und Sie sind der Importeur. Richtig. Freut mich, Sie beide wiederzusehen. Arthur, heute ist er kein Importeur. Er ist gekommen, um dich aus deiner Filmlangeweile zu erlösen. Ich hab da eine Bombe, einen richtigen Aufreißer. Das da hält dich doch nicht im Schwung. Natürlich nicht. Was hast du denn? Lässt deine Liebesdramen mit Verkehrsunfällen wie Kinderkram aussehen. Ich rede vom Atomkrieg. Es gibt nichts, was eine Leinwand besser ausfüllt als ein Atomkrieg. Ich höre. Eine Sache, die Regierungsbosse seit 20 Jahren schweißgebadet aufwachen lässt. Was passiert, wenn eine Privatfirma Atomwaffen herstellt und sie an jeden verkauft, der bezahlen kann? Das Treatment haben wir bald fertig. Also, da ist ein nettes junges Pärchen. Das lebt vielleicht in einer Straße wie dieser hier in Los Angeles. Ich mach's. Und eines Tages wird... Was? Ich sagte, ich mach's. Was brauchen Sie, um das Treatment fertigzustellen, Mr. Importeur? Da wären noch ein paar Kleinigkeiten. Wir brauchen einen Fachmann, der sich mit Atomwaffen wirklich auskennt. Wir graben einen für euch aus. Big Fish. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Hans-Gerd Krogmann.